Quarantäne. Unsere Gene sind auf Sechse bedroht. Welt und Kultur sind schon lange tot. Das Sterben unseres Volkes ist kein Lächeln mehr. Haltet euch rein und setzt euch zur Wehr. Das Volk ist in großer Gefahr. Das Blut und Ahnen ist heute nicht mehr da. Der Untergang ist der unser Droht. Man nennt das Grauen. Das Blut und Ahnen ist heute nicht mehr.